Hier beginnt ein neues Niemandsland. Amo tanto la radio como detesto la tele. Estoy super contento y de toda la gente que sale en el libro de Dedi, que lo tenéis ahí, comprad el libro de Dedi. De toda esta gente, todos estos músicos que aparecen por aquí, que me hayan llamado a mí, que primero me sondeó Antonio, luego me lo dijo Dedi. O sea, para mí es un privilegio de la hostia estar hoy aquí. O sea, que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí y para la Radio Contrabanda y todas las radios libres. Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Contrabanda FM 91.4. Una radio lliure en un món poc lliure. Niemandsland, Contrabanda, Granada, Road Movie. 31. Mai 2024, Freitag. Contrabanda fährt nach Granada. Genauer gesagt, Lupe Cor Animal, Ramiro Radio Rosco, Jazzman Antonio No Solo Jazz und meine Wenigkeit Niemandsland. Wir haben ein Auto gemietet. Drei von uns können fahren. Herrliche Fahrt durch die iberischen Frühlingslandschaften, immer weiter in Richtung Süden. Ziel der Reise, ein Local de la Ribera, ein alternatives Kulturzentrum am Flussufer von Granada. Dort findet am folgenden Samstag das Treffen Jornada sobre la Historia de las Radios Libres statt. Eine Tagung zum Thema Geschichte der freien Radios in Spanien. Juanmi von Radio Almaina Granada, der Autor, Juan Carr mit seinem Buch La Voz de los Sin Voz, Historia de las Radios Libres entre 1987 a 1990, Agora Sol Radio und Contrabanda FM sind mit von der Partie. Organisiert wird das Treffen von Juan und den Leuten von Barrio Canino. Wir hatten eine Woche vorher die Inhalte der Sendung über Videokonferenz abgesprochen und festgelegt. Eine 5-stündige Live-Sendung über unsere Geschichte und unsere Geschichten, Anfang, Entwicklung und Zustand der freien Radios auf der Iberischen Halbinsel. Unsere Reiseroute geht über Valencia, dann Richtung Albacete, irgendwann biegen wir nach Murcia ab und dann geht's immer weiter in Richtung Granada. Über 900 Kilometer Autobahn. Unsere kleine Delegation kommt gegen Abend in Granada an. Herrliche Kühle, Abendfrische. Suchen lange nach einem Parkplatz im überlaufenden Zentrum. Dann zur Adresse, die Juan uns gegeben hat. Eine Eckkneipe im Albaicin-Viertel, den Berg hinauf. Alles auf der Straße, Leute, viel junges Volk. Begrüßung durch die Radiokollegen von Barrio Canino. Juan, Juancar, José Mari, unbekannte Leute, die wir kennenlernen. Ein junger Bursche namens Guayo, der am ganzen Körper tätowiert ist. Es gibt Bier, Tapas, wir reden über die Veranstaltung am nächsten Tag, dem 1. Juni. Das ist Andalusien. Wenn man zwei Biere bestellt, bekommt man eine Tapa dazu, gratis. Und je mehr Biere wir bestellen, umso mehr Tapas kommen angewandert. Am Schluss immer mehr und immer bessere. Am nächsten Tag also fahren wir zum Tagungsort. Ein Erdgeschoss mit Saal und Gartenzugang zum Flussufer. El Local de la Ribera. Man sieht sofort, hier regiert die Alternativszene. Bemalte Fassade, der große Fisch frisst den kleinen. Die kleinen Fische organisieren sich und fressen dann wiederum den großen Fisch. Herrlich in der Ferne die schneebedeckten Bergkuppeln der Sierra. Gegen Mittag steigen die Temperaturen auf 30 Grad. Nach und nach trudeln immer mehr Leute ein, Freunde, Bekannte, Interessierte. Wir bauen unseren Infotisch auf mit den T-Shirts, den Büchern und Prospekten über unsere Radioaktivitäten. Essen wird vorbereitet, eine Art Volksküche, Getränke, Kuchen, Empanadas, eine riesige Paella-Pfanne wird aufgebaut. Dann beginnt die Radiosendung, live aus Granada, Radio Almeina, 88,5 FM, Barrio Canino. Der Moderator heißt Nacho. Sein Mikro ziert ein Hundehalsband mit Stahlnieten. Juancar macht die Technik. Josemi und ich stellen unsere Bücher vor. Moderator Nacho stellt sehr kluge Fragen. Jede Frage eine Steilvorlage für Torschüsse. Die Sendung läuft im Streaming, im Internet und auf FM Almeina in Granada. Nach und nach erzählen wir die Geschichte der freien Radios anhand des Buches von Josemi und meiner Aufzeichnungen. Dazwischen fetzige Musik, Ska und Punkrock, was man als linksalternative systemkritische Jugend halt so hört. Dabei ist niemand von uns unter 40, doch ein paar junge Leute im Publikum. Um 1 Uhr geht es in den Garten zum Mittagessen. Die Paella ist lecker, Getränke schön kühl, es bilden sich Gruppen. Man erzählt, fragt, lernt sich kennen. Eine Frau erzählt mir, dass sie eine Sendung über Poesie macht, hinter dem Horizont. Man lese da Gedichte und Texte, das meiste selbst geschrieben. Sie ist 23 Jahre alt, Juristin, seit einem Jahr bei Radio Almeina. Später sehe ich, dass sie die Freundin von Juan Almeina ist. Drüben am Tisch sehe ich auch Jasmine Antonio, der mit seinen 80 Jahren gerade eine flotte 50-Jährige anbaggert. Ramiro unterhält sich mit den Barrio Canino-Leuten und Lupe hat sich zu einer Feministinnengruppe gesellt. Menopausia Rebelde. Die Frauen bereiten ein Interview mit Palmolive vor. Das ist die Gründerin von The Slits, einer Londoner Panorama-Punk-Gruppe. Panorama-Punk, was immer das auch sein mag, aus den 70er Jahren. Granada, Road Movie. Und ständig hört man irgendwo einen Hund bellen. Einige laufen zwischen den Tischen umher. Ein Radiomann aus Cádiz ist im Campingwagen mit seinen 2 Hunden angereist. Er spricht am Nachmittag über die Anfänge der freien Radios in Andalusien. Ein rothaariger Bursche, so um die 40, spricht mich an. Er heißt Kike und hat eine Sendung bei Contrabanda von 2006 bis 2008, La Pulperia. Er ist auch der Paella-Koch. Ich improvisiere ein kleines Interview mit ihm, denn ich hatte seine Sendung im Buch vergessen. Ja, ging über Politik und Kultur, locker, wie in einer Kneipe, so eine Art Tertulia-Atmosphäre, hatten immer Bargeräusche als Hintergrund. Nach dem Essen geht es zurück in den Saal und an die Mikrofone. Die krasse Wende zu Beginn der 90er wird thematisiert. Immer mehr freie Radios entstanden damals. Große Themen, Putamili, also Wehrdienstverweigerung, Antimilitarismus, Feminismus, Antifaschismus, Schwulenaktivismus und dergleichen. Josemi hat da sehr viel Material zusammengetragen. Ich merke, dass die Jungs von Almeina und Barrio Canino ein eingespieltes Team sind. Sie werfen sich elegant die Stichwörter zu, lassen Anekdoten einfließen. Man merkt, dass sie alle leidenschaftliche Radioleute sind. Und sie sind gute Mannschaftsspieler, geben uns immer wieder schöne Stichwortpässe, bringen uns ins Spiel. Ich erzähle etwas von Berlin nach dem Mauerfall und Barcelona zu Beginn der 90er, meine Ankunft bei Contrabanda und die ersten Sendungen, die wir damals gemacht haben. Ramiro erklärt den Aktivismus seiner CNT-Busfahrergewerkschaft und die Kämpfe um Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Und Lupe kommt ins Spiel bzw. ans Mikro. Sie berichtet über Frauenpower im freien Radio, ihre Sendung Cor Animal, un espacio de entrevistas y encuentros, ein radiofoner Raum für Interviews und Begegnungen. Schließlich hat die Anwältin von Radio Almeina, Marta heißt sie, das Wort. Sie berichtet über die legalen Hindernisse und Frechheiten der Junta de Andalucía beim Genehmigen der Sendelizenzen auf FM. In diesem Falle für 88,5 der Frequenz, auf der Almeina sendet. Die Ablehnung einer Sendelizenz durch die Junta de Andalucía das ist die andalusische Landesregierung, bezeichnet die Anwältin als versteckte Zensur. Vor allem auch deshalb, weil in dem Schreiben auf keine konkreten Sachverhalte Bezug genommen wird. Alles, was von den Verantwortlichen hierzu kommt, sei Hinhaltetaktik, so die Anwältin. Wohl mit dem Hintergedanken, dass legale Fristen verstreichen und später auf Formfehler Bezug genommen werden könne, um den Sender zu verbieten. Man erfülle alle Anforderungen für eine Sendelizenz, sagt die Anwältin. Deshalb hat das Radiokollektiv von Almeyna eine Eingabe beim obersten Gerichtshof von Andalusien, Tribunal Superior de Justicia, eingebracht. Doch sei Almeyna angesichts der hohen Gerichtskosten und Anwaltskosten dringend auf Spenden angewiesen. Deshalb läuft die Kampagne Radio Almeyna no se calla. Radio Almeyna wird nicht den Mund halten. Man bittet um Spenden. Im Internet gibt es eine Adresse. Nach 8 Uhr dann ist die Marathon-Sondersendung von Barrio Canino auf Radio Almeyna 88.5 beendet. Es geht wieder hinaus zur Wiese am Ufer. Die Luft hat sich endlich etwas abgekühlt. Getränke werden am Tresen geholt. Es bilden sich Grüppchen und Gruppen. Es kommt zu allerlei Gesprächen über Radio, über Freiheit, über neue Projekte. Granada, unser Contrabanda-Roadmovie, geht dem Ende zu. Abendessen in der Calle Reina Mora, wo wir eine schöne Restaurantterrasse finden und den Tag Revue passieren lassen. Mittlerweile ist es kühl geworden. Von den Häusern kommt Jubel, als Real Madrid in der 75. Minute das 1:0 gegen Borussia Dortmund erzielt. Für mich ein Schlag in den Magen. Sonntagvormittag, dann Heimreise. Am Abend wieder zurück. Bei Molins de Rey auf der Autobahn bekommen wir über Autoradio auf 91.4 FM Contrabanda rein. Hurra! Desde Granada. Que viva la Tele Libre! Vergessen, wie es geht, seit ihrem Mord. nicht mehr steht. Gekrönt von Dreist, kein Mitleid, nur blanke Neid aus einer finsteren Vergangenheit. Niemals eine Vision, nur eine kranke Illusion. Niemandsland Musikgeschichte. Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache. Erstes Kapitel. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Die Schlager der 1950er Jahre zwischen Fernweh und Verdrängung. Zu Beginn der deutschen Popgeschichte nach 1945 ging erst einmal die Sonne unter. Sie versank vor der Insel Capri im Mittelmeer. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. So sang der Tenor Rudi Schurike mit schmelzender Stimme und rollendem R und malte ein idyllisches, leicht exotisches Landschaftsbild, eine Szenerie der Sehnsucht. Man wollte gern mit ihm aufs Meer, unter die bleich blinkende Sichel hinausfahren, ja, auch wenn ja das Schicksal der Fischer durchaus eine unerfreuliche Seite hatte. Sie müssen zum Fischen jede Nacht aufs Meer, ob sie wollen oder nicht, und müssen daher auch immer wieder fürchten, dass ihre Frauen ihnen untreu werden. So heißt es im Refrain geradezu flehend: Bella, Bella, Bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die... Capri Fischer war die meistverkaufte Schellackplatte des Jahres 1946. Auch der dazugehörige Notendruck wurde bis zum Ende des Jahrzehnts über 1 Million Mal abgesetzt. Dabei war das Stück schon zu Kriegszeiten entstanden. Eine erste Version mit der Sängerin Magda Hein kam 1943 auf den Markt und etwas später im selben Jahr die Interpretation von Schurike. Damals wurde der Erfolg zunächst dadurch getrübt, dass die mit dem NS-Staat kooperierende Achsenmacht Italien 1943 ihre Kapitulation erklären musste. Die Insel Capri wurde von US-amerikanischen Streitkräften besetzt und taugte in NS-Deutschland mithin nicht mehr als Sehnsuchtsort. Umso größer war die Reiselust nach 1945, sofern es die wirtschaftlichen Umstände erlaubten. Man war sich sicher, dass man von den gerade noch verbündeten Italienern und Italienerinnen freundlich empfangen werden würde. Zudem schien sich in der Sorge der Capri-Fischer um die Treue der Ehefrauen auch die Sorge der deutschen Soldaten zu spiegeln, die gerade aus dem Krieg nach Hause zurückgekehrt waren und sich oft in die Nachkriegsverhältnisse nicht mehr einfügen konnten. Sie fühlten sich ihren Familien entfremdet und viele Frauen waren nach dem alleinerziehend durchgestandenen Krieg auch nicht mehr bereit, die Rolle des Haushaltsvorstands an die Männer, die so lange abwesend gewesen waren, zurückzugeben. Der Historiker Harald Jähner hat diese Situation in seinem Buch Wolfszeit eindrucksvoll beschrieben. Komm zurück, morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Die ersten Jahre nach 1945 waren auch die Zeit einer, wenngleich nur vorübergehenden, Infragestellung traditioneller sexueller Rollenmodelle und eine Zeit der zerbrochenen und traumatisierten Familien. Nach Kriegsende war die Scheidungsrate auf das Doppelte des Vorkriegsniveaus gestiegen und hatte 1948 den Höhepunkt erreicht. Wenn man genau hinhörte, klingt aus dem scheinbar so idyllischen Text der Capri-Fischer auch unbehagliche Ambivalenz hervor. Und noch etwas anderes ist interessant. Das rollende R, auf das Rudi Schurike in seiner Interpretation so gerne zurückgreift, wurde kurz zuvor noch mit dem Führer und seinen Ansprachen verbunden. Nun aber hatte es sich in den Bestandteil einer melancholisch exotisierenden, irgendwie undeutschen Aussprache verwandelt. Man könnte auch sagen, das eigene kehrte hier als Fremdes zurück. Und das Fremde überschrieb die Gespenster, die dem eigenen anhafteten. Ruhelos und klein, was kann das sein, was hier dort spät nachts umher? Das Entscheidende an diesem Lied war jedoch etwas anderes, nämlich der Wechsel vom Deutschen ins Italienische im Refrain Bella Bella Bella Marie. Viele Schlagertexte nach 1945 waren voll fremdsprachiger Wörter und Sätze. So sollte Weltläufigkeit und Internationalität demonstriert werden. Schon der Klang der fremden Sprache sollte die Hörerinnen und Hörer aus ihrem Alltag in eine Welt entführen, die wärmer, idyllischer, friedlicher als die eigene war. Buonanotte, Angelo mio, hieß eine der erfolgreichsten Schellackplatten des Jahres 1949, gesungen von René Carol. Buonanotte, Angelo mio, träume selig vom Glück, wo immer du bist, lauteten die ersten Zeilen. Hier diente das Italienische als Sprache der Liebe und Zärtlichkeit, während der französisch klingende Name des Sängers eine Art erotische Kompetenz signalisieren sollte, die, so das Klischee, jene des durchschnittlichen deutschen Mannes übertraf. René Carol hieß eigentlich Gerhard Czernitsch und kam aus Berlin. Er hatte im selben Jahr, in dem Buonanotte Angelo Mio erschien, noch einen weiteren Hit mit dem Lied »Im Hafen von Adano«. Im Hafen von Adano am Blauen Meer, da ist heute einem Mädel das Herz so schwer. Sie warten in Adano am Blauen Meer auf einen, der so gerne jetzt bei ihr wäre. Das schloss deutlich an die Motivik der Capri-Fischer an. Nur, dass diesmal aus der Perspektive des wartenden und offenkundig treuen Mädchens aufs Meer geblickt wurde. Und es im Unterschied zur Insel Capri die Hafenstadt Adano gar nicht gibt. Aber was nicht auffiel, da das Publikum ohnehin kaum eine Möglichkeit hatte, nach Italien zu reisen und den Gehalt dieser Fantasien an der Realität zu überprüfen. Bella Marie, vergiss mich nicht. Ich verlasse ein weiteres Kapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer. Das Buch erschien 2022 im Duden Verlag Berlin. Bleiben wir beim Thema Sehnsucht nach der Fremde, kommen wir zu einer weiteren Schmalzbombe der 50er Jahre, Vico Toriani. Buonasera, signorina, buonasera, buonasera auch für dich, mein Napoli. Zu dieser Zeit verstand das deutsche Publikum zum allergrößten Teil kein Italienisch und auch keine anderen Fremdsprachen. Deswegen blieben die nichtdeutschen Sprachanteile im Pop der späten 40er und frühen 50er Jahre zunächst auf wenige Wörter begrenzt, deren Bedeutung sich entweder von selbst erklärte oder aus dem Zusammenhang zu erschließen war. Im Laufe des Jahrzehnts bewiesen die Liedtexte allmählich mehr Wagemut, bis sie sich in einigen Fällen sogar zu einer Art deutsch-italienischem Hybrid-Slang verstiegen. still liegt, erhellt vom Mond, Santa Lucia, wo arm der Fischer wohnt, in seiner Casa, doch jeder Fischersmann in der Bacchetta lacht dich freundlich an, grüßt Buonasera. So sang es der aus der Schweiz stammende Vico Toriani 1956 in dem Stück Santa Lucia. Und weiter, O dolce Napoli, Santa Lucia, grüßendes Capri, Isola Bella, im hellen Mondenschein singen die Fischer vom Boot und ihrem Heim, erklingen Lieder Santa Lucia, Bacche Tamila, Santa Lucia, Bacche Tamila. Generell wirkte das musikalische Schaffen von Toriani wie eine einzige Variation über das Fernweh der Deutschen, in thematischer wie in sprachlicher Weise. Andere seiner Songs aus den 50er Jahren hießen Bella Bella Donna oder Bella Venezia, Adio Donna Grazia und La Pastorello. Er wagte sich aber auch in Territorien vor, die noch weiter entfernt von den Reisemöglichkeiten und der Vorstellungskraft seines Publikums lagen. Manches wirkte wie Erdkundeunterricht. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine, erläuterte Toriani in dem Stück Kalkutta liegt am Ganges. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel. Pedro aus Caracas in Südamerika handelt mit Ananas, Ananas, hieß es in Ananas aus Caracas. Ole, ole, kauft Ananas, ole, ole aus Caracas. Ole, ole, kauft Ananas, ole, ole aus Caracas. Und in Schön und Kaffeebraun ging die Reise sogar bis in die Karibik. Schön und Kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und Kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Der Jimmy, der Johnny. Schön und Kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und Kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Doch Vorsicht! Der Jimmy, der Johnny, die gingen in die Bananabar. Der Jimmy, der Johnny, die ahnten keine Gefahr. Kalypso-Küsse und Rum. Nein, das geht nicht gut, das haut einen um. Anfang der 1950er Jahre wurde dann Frankreich zum bevorzugten Sehnsuchtsort für die Deutschen. Eine knappe Dekade zuvor hatte man das Land noch überfallen und zerbombt. Nun wurde Paris wieder als Stadt der prächtigen Boulevards und der Liebe gefeiert. Im Café de la Paix in Paris sitzt ein Mädel wie Honig so süß. So sang Gitta Lind 1950 in dem Lied Im Café de la Paix in Paris. Kennst du die Stadt an der Seine mit ihren Boulevards und die Rue Madeleine mit ihren süßen Bars? Kennst du die Notre-Dame und die Champs-Élysées, das berühmte Café, das Café der Rue de la Paix, im Café de la Paix in Paris. Hand in Hand mit einem netten jungen Mann und sie schauen sich so verliebt und glücklich an. Die Musik spielt ganz leis, je vous aime, und es gibt für die zwei kein Problem. Er ist jung, sie ist süß und die Welt ein Paradies im Café de la Paix in Paris. Was nicht zuletzt wegen der Reimtechnik bemerkenswert war, so selbstverständlich wie Gitta Lind hier M auf Problem reimte, könnte man meinen, dass das Deutsche und Französische gerade dabei waren, zu ein und derselben Sprache zu verschmelzen. In der Sehnsucht nach dem Fantasie-Paris aus der Zeit vor der deutschen Okkupation spiegelte sich auch der Wunsch, sich aus der Rolle der Besatzungsmacht zu befreien und zu einem gleichberechtigten Mitglied der Völkerfamilie zu werden, mit einer einheitlichen Sprache, bei der es nichts mehr ausmachte, wenn sich Deutsches auf Französisch reimte. Dabei war es aber auch immer noch selbstverständlich, Paris so deutsch auszusprechen, dass es gut auf Paradies klingt und auf süß. Kennst du die Notre Dame? Die Champs-Élysées, das berühmte Café, das Café der Rue de la Paix. Und noch eine Italienerin mit ihrer Stimme und ihrer Sprache prägte die damalige Zeit. Frau Caterina Valente, die charmante Fremdheit. Eines stand jedenfalls für das deutsche Publikum fest. Ganz Paris träumt von der Liebe. Dieser weitere große Hit des Jahrzehnts erschien im Jahr 1954 und wurde gesungen von Katharina Valente. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus, erfahren wir darin. Wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Paris zurück. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer wieder. Dieses Lied kam ohne französisches Vokabular aus, doch es war auf eine andere Art als Sehnsuchtsfantasie gekennzeichnet, nämlich durch den Akzent der Sängerin, der sich in schwer zu fassender Weise zwischen dem Französischen und Italienischen bewegte. Katharina Valente wurde in Paris geboren, doch stammte sie aus einer italienischen Familie von reisenden Zirkusartisten. Ihre musikalische Karriere hatte sie Anfang der 1950er Jahre in der Big Band des deutschen Jazzmusikers Kurt Edelhagen begonnen. Ganz Paris träumt von der Liebe war eine deutschsprachige Coverversion des Cole Porter Stücks I Love Paris. Später unter anderem interpretiert von Ella Fitzgerald, Frank Sinatra und Doris Day. Katharina Valente beherrschte die Technik des Jazz- und des Scat-Gesangs, also der lautmalerischen Improvisation, über den melodischen Linien ihrer Begleitmusiker. Sie benutzte ihre Stimme als Material, wie es 1955 in einem Porträt im Spiegel hieß. Vor allem setzte sie aber auch unterschiedliche Akzente und sprachliche Färbungen ein und verband sie mit einer Art kosmopolitischem Gesang, der eine gewisse Fremdheit suggerierte, ohne sich einem bestimmten Land zuordnen zu lassen. In ganz Paris träumt von der Liebe wirkt es, als ob die Sängerin sich sicher, aber doch mit Anspannung in einer ihr fremden Sprache bewegt. Sie dehnt die Vokale in leicht tremolierender Weise und setzt die einzelnen Wörter voneinander ab, als würden sie sich bei jedem Wort von Neuem an dessen Bedeutung erinnern. Hyperkorrektur nennt man diese Technik in der Linguistik. Passt man seinen Sprachgebrauch an eine als vorbildlich eingestufte Norm an und spricht dabei korrekter, deutlicher und distinguierter als die Muttersprachler und Sprachlerinnen, ist man gleichwohl als fremd zu erkennen, da die natürlichen Verschleifungen und die angeborene Lässigkeit fehlen. Katharina Valente intonierte hyperkorrekt, was den besonderen Charme, die Koketterie und auch den erotischen Reiz ihres Gesangs ausmachte. Sie wirkte fremd, ohne dass man eine Herkunft aus einem bestimmten Land hätte identifizieren können. Vielmehr war diese Fremdheit aus der Struktur ihres Deutschsingens herauszuhören. Ich grüße meine Insel im Sonnenlicht, das sich silben und hell im Morgen bricht. Ich grüße der Heimat flimmenden Sand, die braune Hütte am Meeresstrand, wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. 30 Jahre später hätte man diese Ästhetik als postmodern eklektizistisch bezeichnet. Es ist jedenfalls interessant und wird in der Rückschau auf den Pop der 50er Jahre viel zu wenig gewürdigt, dass in der Hochzeit der nachkriegsdeutschen Begeisterung für fremde Sprachen und Exotik eine solche Art des Eklektizismus derart erfolgreich wurde. Eine sprachliche Exotik zweiter Ordnung. Die folgenden Hits von Katharina Valente hießen »Fiesta Cubana«, »Komm ein bisschen mit nach Italien« oder »Ciao, ciao, Bambina«. In »C'est si bon« sang sie auf Englisch, aber mit übertriebenem französischen Akzent. In dem Film »Und abends in die Scala« von 1958 imitierte sie in ihrem Hit »Spiel noch einmal für mich, Habanero«, Elvis Presley, Maurice Chevalier und Charlie Chaplin. Sie verkörperte unterschiedliche Rollen, so wie sich ihre Musik und ihre Sprache durch die verschiedensten Stile bewegten. In ihrer Musik verbanden sich Stilelemente der Operette und des Bel Canto, des gesanglich zurückgenommenen Folk und des dramatischen Kunstlieds. Man fand wuchtige Big Band Bläsereinsätze neben schwelgenden Streichern, Bossa Nova Rhythmen und auch das für den Schlager der frühen 50er Jahre typische Walzergeschunkel. Katharina Valentes erstaunlichstes Stück, Tipi Tipi Tipso, erschien im Jahr 1957 und wurde wiederum vom Kurt-Edelhagen-Orchester begleitet. In Tipi Tipi Tipso verkehrte Katharina Valente die Hyperkorrektheit ihrer sonstigen Aussprache in einem grammatisch rundum unkorrekten Slang. Sie sang wie jemand, der gerade erst die deutsche Sprache zu lernen beginnt, oder wie jemand, der in einem Umfeld aus Nicht-Muttersprachlern aufgewachsen ist und deren fehlerhafte Grammatik zu einer eigenen Sprechweise ausgebaut hat. Coco kauft sich bitte sehr eines Tages Schießgewehr, weil ein Mexikaner das macht so großen Spaß. Coco zielt, schießt sogar, Loch in Wand von Billys Bar. So entsteht ganz nebenbei schöne Schießerei. Tipi tipi tipso beim Calypso. Ist dann alles wieder gut? Ja, das ist mexikanisch. Tipi tipi tipso beim Calypso. Sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Die gleichen Versöhnungsstrategien funktionieren auch, wenn der kleine Coco sich im weiteren Verlauf die großgewachsene Braut von Don Pedro ansieht und von diesem deswegen zunächst durchs Fernglas rein auf Schreibtisch von Kanzlei bei der Polizei geworfen wird. Oder wenn er wegen der plötzlichen Lust auf gut gebratenes Beefsteak kurzerhand großes Pferd aus Billys Stall stiehlt und filetiert. In Tipi Tipi Tipso wird die Liebe zur inhaltlichen und sprachlichen Exotik zu einem artifiziellen Slang. Coco kauft sich bitte sehr eines Tages Schießgewehr, weil ein Mexikaner das macht so großen Spaß. Coco zielt und schießt sogar Loch in Wand von Billys Bar. So entsteht ganz nebenbei schöne Schießerei. Wenn man dieses Stück heute spielt, dann hört man, wie die beliebteste Sängerin jener Zeit die Sehnsüchte und Wünsche ihres Publikums befriedigte und dabei zugleich über sie lachte. Sie nimmt die Sehnsucht der Menschen nach der Ferne an und die damit verbundenen Klischees des Fremden und spielt damit in einer Weise, in der diese Klischees zwar einerseits kenntlich werden, aber andererseits nicht so, dass das Publikum beim Blick in den Spiegel seiner weltanschaulichen Verzerrungen vor sich selber erschrecken müsste. So beim Calypso ist dann alles wieder gut. Ja, das ist mexikanisch. Tipi tipi tipso beim Calypso sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Als Peachum ihn besuchen will, findet er statt Mackie den Polizeichef Brown. Zweites Drei-Groschen-Finale. Mac singt mit Frau Peachum die Parabel: Wovon lebt der Mensch? Ihr Herrn, dir uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann.

Der spätere deutsche Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt war 1937 in Spanien unterwegs, um für die Sozialistische Arbeiterpartei die Lage zu erkunden und Kontakte vor allem zur PUM zu pflegen. Barcelona, 15. März 1937. Einige Bemerkungen zu meinen Eindrücken von der Front. Ich habe mich dabei nicht allein von dem Selbstbeobachteten leiten lassen, sondern auch von dem, was verschiedene gut unterrichtete Genossen mitteilen können. Bei der Attacke am 17.03., die wir aus allernächster Nähe beobachtet haben, sah ich unter anderem Folgendes. A. Schon stundenlang, ja, mir wurde dann mitgeteilt, sogar tagelang, vorher wussten alle, welche Aktion bevorstand, und es wurde offen davon gesprochen. B. Der Abtransport des Bataillons in die Grabenlinie erfolgte zwischen 1,5 und 2 Stunden zu spät. Darum konnte der Angriff erst entsprechend später einsetzen. C. Es fehlte das Kommando während der Aktion. Da der Offizier mit den Grenaderos auf den Hügel ging, während die Schützen ohne Direktiven zurückblieben. D. Es fehlte das Zusammenwirken mit der Artillerie, die im Gegensatz zum Feind wild schoss und sogar in eigene Stellungen Geschosse landete. E. Es fehlte jede Unterstützung durch die Flieger. F. Unsere Jungens hatten einfach zu wenig Material, ganz abgesehen davon, dass ihnen die wirkungsvollen Waffen der anderen Seite, wie Morteros, ganz fehlten. G. Es fehlte das Paratstehen, eine Einheit mit Säcken und Spaten zum Graben werfen. H. Das in der ersten Grabenlinie liegende Bataillon versagte völlig, da es kehrt machte, als unsere Jungens von den Faschisten vom Hügel getrieben wurden, statt sie durch Feuer auf die Verfolger zu schützen. Mit vorgehaltener Pistole und, wie man uns sagte, mit mehr, musste es zum Stehen gebracht werden. I. Hinterher keinerlei Disziplin in der Kritik der Aktion, sondern ziemlich wildes Beschuldigen der Einzelnen gegeneinander. Barcelona, 31. März 1937. Ich will auch einige Bemerkungen kritischer Art über die nationale Politik unserer Bruderpartei machen. A. Die PUM hält steif an der Definition des Krieges lediglich als Klassenkrieg fest. Sie hat keinen vernünftigen Standpunkt zu den nationalen und nichtproletarischen Elementen des Kriegs. B. Die Partei ist unkonkret in ihrer politischen Aufgabenstellung. Richtig ist ihre strategische Grundlosung, dass Krieg und Revolution untrennbar verbunden sind. Aber was praktisch daraus wird, ist teilweise erschreckend. C. Die Stellung zum Problem der Volksfront ist falsch. Die Teilnahme an der Regierung, der Generalitat, rechtfertigt man damit, dass es sich nicht um eine Volksfrontregierung, sondern um eine sozialistische handelt. D. Es wird überhaupt keine Einheitsfrontpolitik betrieben. Zu allem anderen kommt, dass man eine Politik macht, die E. katalonisch beschränkt ist und F. hinzu kommt die internationale trotzkistische Konzeption. Ich muss noch anführen, dass die Partei einen führerlosen Eindruck macht. Valencia, April 1937. Wir haben die Pflicht, klar zu sehen, was ist. Valencia macht zunächst einmal vor allem einen kolossal überbevölkerten Eindruck. Und das ist kein Wunder. Früher haben in der Stadt knapp 300.000 Menschen gewohnt, heute wohnen dort über 900.000. Zwei Dinge springen einem in Valencia sofort in die Augen, wenn man von Barcelona kommt. A. Die Atmosphäre ist viel, viel ernster. Ein Freund bezeichnete mir vergleichsweise die Barcelona-Stimmung als operettenhaft. Die Stadt ist voll von Militär, entschlossenen Arbeitern und Antifaschisten. Es wimmelt von schwer bewaffneten Patrouillen. Alle wichtigen Gebäude sind gegen Bombenabwürfe, Sandsack geschützt. Große Plakate mahnen die Valencianer, dass der Feind bei Teruel nur noch 150 Kilometer von der Stadt entfernt ist. Viele Verwundete machen sich im Stadtbild geltend. Man spürt den Krieg und man spürt auch, dass hier die Kräfte für den Krieg konzentriert werden. B. Die Revolution ist hier in Valencia schon an einem früheren Punkt gestoppt worden, beziehungsweise hat sich überhaupt nicht weiter entfalten können. Das rührt an das Unterschiedliche der Situation in Katalonien und dem übrigen Land. Valencia wirkt viel bürgerlicher und ordentlicher als Barcelona. Um nur ein Beispiel zu wählen, der in Barcelona noch heute ziemlich allgemeine Gruß Salut ist in Valencia gar nicht der allgemeine. An den Geschäften sieht man nicht das Schild kollektivisiert, sondern kontrolliert, Kontrolle in allen Betrieben über 5 Arbeiter, aber Reichweite der Kontrolle meinen Informationen nach sehr stark differenziert. Dabei muss ich auch gleich erwähnen, dass bereits die Syndikatsschilder zeigen, dass es in Valencia schon in verschiedenen Branchen zu enger Kooperation zwischen CNT und UGT gekommen ist. Die Lebensmittelversorgung scheint in Valencia besser zu sein als in Barcelona. Die Unterbringung der riesigen Zahl von Flüchtlingen durch das Einheitskomitee ist offenbar mustergültig geregelt. Im Straßenbild nehmen die Plakate einen geringeren Platz ein als in Barcelona. Die KP tritt sehr in den Vordergrund. Die PUM ist im Gegensatz zu Barcelona kaum zu finden. Die Plakate der SP sind ganz auf die Erfordernisse des Krieges eingestellt. Einheitskommando! Sozialist! Deine Pflicht! An die Front! Und so weiter. Bei meinem Herumlaufen nach den SP- und Jugendleuten kam ich immerhin mit einigen zusammen, die mir einige interessante Mitteilungen gemacht haben. Eine jüngere Sozialdemokratin, Rechtsanwältin, stellte mir als erstes die Frage: Was tut das Ausland? Sie gab ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck, dass die internationale Arbeiterklasse nicht genügend den Schicksalskampf in Spanien verstünde. Sie sprach ihre besondere Enttäuschung über die Haltung der französischen Sozialisten aus und sprach mit bebender Stimme von der allein bellenden Sowjetunion. Die Sowjetunion hilft uns. Das ist bestimmt nicht die Einzelstimme dieser Genossin. Wenn man sich über die Situation in Valencia ein Bild machen soll, muss man wissen, dass die Faschisten hier früher sehr stark gewesen sind. Sie dürfen auch heute nicht unterschätzt werden. Die 5. Kolonne hat in Valencia einen bedeutenden Stützpunkt. Erst vor wenigen Tagen hat man einen kompletten Sender ausgehoben, der Tag für Tag an Franco berichtete und sogar über Informationen aus sehr hochstehenden Stellen verfügte. Die Polizei und Militärorgane kämmen die Stadt und den Bezirk Tag für Tag. Die daraus entspringende Atmosphäre ist mit der von Barcelona nicht zu vergleichen. Ein gut unterrichteter Mann sagte mir auch, dass in der breiten Bevölkerung die Zahl derer nicht gering ist, die abends versuchen, Franco oder Jano auf ihren Radioapparaten zu hören oder die ihre Gebete darin ausmünden lassen, dass Franco doch siegen möge. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 277, eine Niemandsland-Produktion, 2024. Literaturhinweis: Ich verlas einen Text von Willy Brandt, Lagekritik, erschienen in Willy Brandt draußen, Schriften während der Emigration, herausgegeben von Günter Struve, München Kindler Verlag, 1966, Seiten 211 bis 214. Ein paar Worte zum Autoren Willy Brandt. Willy Brandt war Journalist und Politiker. Er wurde 1913 in Lübeck geboren. Er schloss sich bereits als Schüler der sozialistischen Jugendbewegung SAJ an, schrieb für das SPD-Blatt Lübecker Volksbote. Mit 16 Jahren trat er in die SPD ein. 1931 trat er in die linkere Sozialistische Arbeiterpartei SAP über. Er war Leiter ihrer Jugendorganisation. 1933 floh Brandt nach Norwegen, 1938, dann nach der Ausbürgerung in Deutschland, wurde er norwegischer Staatsbürger. 1936 begann er mit der Untergrundarbeit in Berlin unter einem Decknamen, später Verbindungsmann zu sozialistischen Parteien in Westeuropa. Im Februar 1937 ging Willy Brandt nach Spanien, um für die SAP die Lage zu erkunden und Kontakte vor allem zur PUM zu pflegen. 1940 bis 1945 floh er aus Deutschland und hielt sich in Schweden auf. Dort arbeitete er wiederum als Journalist. Zwischen 1945 und 1947 war Willy Brandt Deutschlandkorrespondent skandinavischer Blätter. 1947 wieder Einbürgerung und Beginn seiner politischen Nachkriegskarriere. Von 1957 bis 1966 war Willy Brandt regierender Bürgermeister in Berlin. Seit 1964 war er Bundesvorsitzender der SPD. Von 1969 bis 1974 war er Bundeskanzler. 1971 bekam er den Friedensnobelpreis. Seit 1976 war er Präsident der Sozialistischen Internationale. Willy Brandt starb 1992. No pasarán. Pasaremos. Jetzt endlich weißt du, dass deine Eltern nur dich zeugten, damit du hier wie ein Vollidiot fröstelnd und ohne Not über allem stehst und nicht vorwärts gehst und nicht vorwärts gehst. Und du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser Menge erklingen ermunternde Rufe. Jetzt musst du springen. Jetzt endlich wird dir klar, was es wirklich heißt, zu bereuen und dennoch den ganzen harten Preis zahlen zu müssen, weil's kein Zurück mehr gibt. Was daran liegt, was daran liegt, dass du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser Menge erklingen ermunternde Rufe. Jetzt musst du springen. Letztendlich weißt du, was es heißt, jung zu sein. Betrogen vom Augenschein an den Abgrund gehen. Halbnackt allein auf schwankenden Brettern stehen. Und runtersehen. Und runtersehen. Und du weißt, dass dein Vater jetzt sagt, das sind nur 3 Meter. Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser Menge erklingen die Rufe der Väter. Jetzt musst du springen. Jetzt aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, wie immer, ein Hörtext aus Le Monde, Diplomatique, die USA als Kriegspartei. Die USA als Kriegspartei von Gilbert Achkar. Die Luft- und Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte gegen den Gazastreifen nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober ist der erste israelische Krieg, an dem Washington direkt beteiligt ist. Die USA unterstützen offen das Kriegsziel, die Zerschlagung der Hamas, und blockieren Forderungen nach einem Waffenstillstand bei den Vereinten Nationen. Zugleich versorgen sie Israel mit Waffen und Munition und halten andere regionale Akteure davon ab, in den Konflikt einzugreifen. Das war nicht immer so. Im ersten arabisch-israelischen Krieg 1948 bis 1949 unterstützten die USA Israel nicht militärisch. Zunächst spielte Washington einen unparteiischen Vermittler und verhängte ein Waffenembargo über beide Seiten. Das blieb bis zum Ende der Präsidentschaft von Dwight Eisenhower 1961 in Kraft. Die Situation änderte sich, als John F. Kennedy angesichts des offensiven arabischen Nationalismus unter der Führung des ägyptischen Präsidenten Nasser die US-Interessen in der Region in Gefahr sah. JFK beschloss, sich auf Israel zu stützen und begann, Tel Aviv Waffen zu liefern. Es war der Beginn einer Special Relationship. Bis Anfang 2023 erhielt Israel über die Jahrzehnte mehr als 158 Milliarden Dollar an US-Hilfen, darunter über 124 Milliarden Militärhilfe. Damit ist es der größte Empfänger von US-Geldern seit dem Zweiten Weltkrieg. Heute gewähren die USA Israel jedes Jahr Militärhilfe in Höhe von fast 4 Milliarden Dollar. Während des Sechstagekrieges im Jahr 1967 unterstützte Washington Israel jedoch nicht offen. Die Invasion des Westjordanlandes ging zu Lasten Jordaniens, eines anderen US-Verbündeten in der Region. Das konnten die USA nicht gutheißen. Während des Oktoberkriegs 1973 installierten die USA zwar eine Luftbrücke für Waffenlieferungen nach Israel, allerdings lediglich mit dem Ziel, den Angriff der arabischen Staaten abzuwehren. Nachdem Israel die Oberhand errungen hatte, übte Washington starken Druck auf Tel Aviv aus, die Feindseligkeiten zu beenden. Auch die israelische Invasion im Libanon 1982 hat Washington nicht offen unterstützt, ebenso wenig den Angriff Israels auf den Libanon 2006. Auch aus den Offensiven gegen den Gazastreifen hielt es sich heraus. Beim gegenwärtigen Gazakrieg ist die US-Unterstützung für Israel jedoch offen und massiv. Nach dem 7. Oktober beschloss Washington, zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen in die Region zu entsenden, eine ins Mittelmeer und eine in den Golf von Aden. Dazu eine Marine-Eingreiftruppe, eine Amphibien-Angriffsgruppe unter Führung der USS Bataan und das Atom-U-Boot USS Florida. Gleichzeitig alarmierte Washington seine Luftwaffenstützpunkte in der Region und lieferte kurzfristig militärische Ausrüstung an Israel, darunter Raketen für das Luftabwehrsystem Iron Dome. Washington bot Israel somit militärische Rückendeckung, damit Tel Aviv den Großteil seiner Streitkräfte für den Krieg gegen den Gazastreifen einsetzen konnte, dessen erklärtes Ziel von Anfang an die Vernichtung der Hamas war. Die USA und andere westliche Staaten haben dieses Ziel offen unterstützt, wobei schnell klar wurde, dass es sich nicht ohne eine horrende Zahl ziviler Opfer erreichen lassen würde. Die israelische Armee hatte die klare Absicht, Verluste in den eigenen Reihen so gering wie möglich zu halten. Das bedeutete intensive Angriffe aus der Luft und durch die Artillerie sowie die Planierung städtischer Gebiete, um einen urbanen Guerillakrieg zu vermeiden. Die USA tragen eine direkte Mitverantwortung für die hohe Zahl der zivilen Opfer in Gaza, denn sie haben einen großen Teil der eingesetzten Waffen geliefert. Bis Ende November gingen 57.000 Artilleriegranaten und 15.000 Bomben an den israelischen Verbündeten, darunter mehr als 5.400 BLU-117 sowie 100 BLU-109, sogenannte Bunkerbuster, die jeweils knapp eine Tonne wiegen. Die New York Times berichtete, Militärexperten hätten sich überrascht gezeigt, angesichts des freizügigen Einsatzes dieser 2000-Pfund-Bomben durch Israel in dicht besiedelten Wohngebieten. Zivilisten würden in Gaza in historischem Tempo getötet. Bis zum 25. Dezember hatten die USA 244 Waffenlieferungen per Frachtflugzeug sowie 20 Lieferungen per Schiff nach Israel geschickt. Der Guardian enthüllte zudem, dass Israel auf einen großen Vorrat an US-Munition zurückgreifen konnte, die bereits im Land lagerte. Am 20. Oktober beantragte die Regierung Biden im Kongress zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar, darunter 61,4 Milliarden für die Ukraine, 46,3 Milliarden davon Militärhilfe, 14,1 Milliarden für Israel, davon 13,9 Milliarden Militärhilfe und 13,6 Milliarden für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung an den Grenzen. Bis Ende Januar war es Biden jedoch noch nicht gelungen, für diese zusätzlichen Mittel die Zustimmung des Kongresses zu bekommen. Auch die Zustimmung des Kongresses für den Verkauf von 45 Granaten für Israels Merkava-Panzer im Wert von 500 Millionen Dollar steht aus. Am 9. Dezember erklärte die Regierung Biden deshalb eine Notlage. So konnte sie den Kongress umgehen und ein Paket von 14.000 Granaten an Israel liefern. Am 30. Dezember wiederholte sie das Vorgehen und zog damit den Zorn der Demokraten im Kongress auf sich, die mehr Kontrollen für Waffenpakete an Israel forderten. Letztlich hat Biden, der während seiner Wahlkampagne 2020 noch versprochen hatte, den Kurs der ausgesprochen israelfreundlichen Politik seines Vorgängers zu ändern, nichts dergleichen unternommen. Damit hat er nicht nur seine eigene demokratische Partei gegen sich aufgebracht, sondern auch die US-Bevölkerung insgesamt. Laut einer jüngst veröffentlichten Umfrage sind 57% der Amerikaner nicht mit Bidens Haltung in dem Konflikt einverstanden. Aus dem Französischen von Jakob Farach. Gilbert Achkar ist Professor für Entwicklungsstudien an der School of Oriental and African Studies der University of London. Hinter den Jungs auf dem Schulhof steht ein Mann. Einer, der sich immer aufs Neue verwirren kann. Einer, der sich vor Schmerzen krümmt. Einer, der mich auf die Arme nimmt. Hinter den Jungs auf dem Schulhof steht ein Mann. Wenn die nicht mit mir spielen, weiß er Rat. Er sagt dann zu mir, dass das nicht ist, weil keiner mich mag. Das ist nur, weil du ein Mädchen bist und jeder Junge ein Feigling ist. Wenn die nicht mit mir spielen, dann weiß er Rat. Aufsetze, mach ich eine Spur. Wenn ich meinesgleichen verpetze, ist's meine Natur. Lehn ich mich an, dann schmelze ich. Doch tu ich es nicht, dann strauchle ich. Sobald ich den Fuß aufsetze, mach ich eine Spur. Dieser Garten ist zwar groß, doch nicht unendlich. In meiner kalten Nacht. die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im heutigen Niemandsland. Für die Wochen vom 10. bis zum 24. Juni 2024. Thema Ostfront. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. Dazu gehört unter anderem die Lieferung von Handwaffen, einschließlich Scharfschützengewehren. Das werden wir zügig ermöglichen, sagte Pistorius am Dienstag beim gemeinsamen Besuch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern, wo ukrainische Soldaten am Flugabwehrsystem Patriot ausgebildet werden. Es gehe auch um die Unterstützung bei Panzerabwehrwaffen, Komponenten für Artilleriemunition sowie im Bereich von Drohnen und Drohnenabwehr. Zudem würden im Rahmen einer deutschen Initiative gemeinsam mit Dänemark, den Niederlanden und Norwegen zusätzlich 100 Patriot-Lenkflugkörper bereitgestellt. 32 seien bereits geliefert, 68 folgten in den nächsten Wochen. Pistorius verwies darauf, dass er vor 2 Wochen ein Hilfspaket von knapp 500 Millionen Euro zugesagt hat. Mein Gott, da wird einem richtig schwindelig bei diesen Millionen und Milliardenbeträgen, die im Moment in die Rüstung fließen. Man möchte schreien. So, 32 seien bereits geliefert, 68 folgten in den nächsten Wochen. Pistorius verwies darauf, dass er vor 2 Wochen ein Hilfspaket von knapp 500 Millionen Euro zugesagt hat. Dabei handelt es sich unter anderem um Radhaubitzen, 350 Drohnensysteme, 300 Artillerierohre und dringend benötigte Munition für die Luftverteidigung. Mein Gott, der Dritte Weltkrieg ist im vollen Gange. Zelensky, der per Helikopter aus Berlin einflog, bedankte sich für die Unterstützung und zeichnete vor Ort einige der ukrainischen Soldaten, die allesamt über Kampferfahrung verfügen, mit Orden und Medaillen aus. Die meisten Soldaten, die an dem Standort ausgebildet würden, kämen von zeitweise besetzten Gebieten in der Ukraine. Ja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Die Milliarden und Millionen Ziffern werden einem nur so um die Ohren gehauen, was Rüstung betrifft und Truppen und noch eine Milliarde und noch eine Milliarde und noch eine Milliarde. Es ist nicht zu fassen. Bleiben wir beim Thema Ostfront, bleiben wir beim Thema Hochrüstung der Ukraine zu einem Bollwerk gegen Russland. Die Junge Welt tituliert in ihrer Ausgabe vom 12.06.2024 Treffen der Hyänen, Konferenz für die Ukraine. An warmen Worten fehlt es nicht auf der sogenannten Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Aber dahinter stehen kalte Interessen. Der US-Senator Lindsey Graham hat dieser Tage ein Argument wiederholt, das auch deutsche Scharfmacher wie Roderich Kiesewetter schon vorgebracht haben. Die Unterstützung der Ukraine sei nötig, um deren reiche Rohstoffvorräte für den Westen zu sichern. Er wolle nicht, so Graham, dass Russland diese Ressourcen mit China teilt. Im Übrigen müsse die westliche Unterstützung nicht als Zuschuss gewährt werden. Die Ukraine könne die betreffenden Rohstoffe ja als Sicherheit für künftige Kredite verpfänden. Was dann von ihrer Unabhängigkeit übrig bliebe, ist klar. Ja, es geht um Beute machen, Beute machen. Die Beute überlassen wir nicht dem bösen Russen oder dem Chinesen. So sieht's mittlerweile aus. Der Bundeskanzler formulierte es zurückhaltender, aber nicht minder klar. Die Ukraine eigne sich als Standort für aufstrebende Branchen, zu denen Scholz die Rüstungsindustrie und die Medizintechnik zählte. Auf dem ersten Gebiet ging der Panzerbauer Rheinmetall in Vorlage und eröffnete dieser Tage in der Ukraine eine Fabrik zur Reparatur von deutschen Schützenpanzern. Vorstandschef Armin Pappberger machte kein Geheimnis daraus, dass von diesem Standort aus auch der Export deutscher Rüstungstechnik unberührt von politmoralischen Vorbehalten geplant ist. Und Scholz' Verweis auf die Zukunftsbranche Medizintechnik spielte dezent darauf an, dass angesichts zehntausender Kriegsinvaliden die Ukraine auch ein lohnendes Betätigungsfeld für deutsche Prothesenbauer wie den niedersächsischen Weltmarktführer Otto Bock darstellt. Das Unternehmen wurde übrigens 1919 gegründet, als die zahllosen Invaliden des Ersten Weltkriegs schon einmal ein brachliegendes Geschäftsfeld darstellten. Darin liegt die strategische Relevanz von Veranstaltungen wie der in Berlin. Die Bundesrepublik ist zweitgrößter Geberstaat für die Ukraine nach den USA. Geschenke werden in dieser Sphäre nicht gemacht. Der Krieg muss sich lohnen, wenigstens langfristig. Und Unterstützung heute ist die Eintrittskarte für Geschäfte morgen. Allerdings sind die deutschen Ziele an diesem Punkt widersprüchlich. Wenn Entwicklungsministerin Svenja Schulze den Bedarf der Ukraine an Ärzten, Elektrikerinnen und Handwerkerinnen beschwört und der Kanzler ukrainischen Kriegsflüchtlingen einen gesicherten Aufenthaltsstatus zusichert, wenn sie in Deutschland eine geregelte Arbeit aufnehmen, schließt sich das gegenseitig aus. Schulzes Elektrikerinnen können ihre Kabel entweder in Deutschland oder in der Ukraine ziehen, aber nicht in beiden Ländern gleichzeitig. Je länger aber der Krieg am Laufen gehalten wird, desto größer wird auch der durch ihn hervorgerufene Fachkräftemangel in der Ukraine. Jeder gefallene Ukrainer wird in dem Beruf fehlen, den er vor dem Krieg ausgeübt hat. Aber von Verhandlungen will niemand etwas wissen. Niemands Land ist ein Programm an Alemann. De Contrabanda FM 91.4. Casa Met des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món perillós. Ni menys. Ein paar Anmerkungen zur Europawahl vom vergangenen Sonntag. Auch in Spanien hat die EU-Wahl vom Sonntag gravierende Auswirkungen. Zunächst gaben lediglich 49% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist schon mal schwach, weniger als die Hälfte. Die zwei großen sogenannten Volksparteien, die beide für Aufrüstung und mehr Kriege stehen, können dennoch viele Stimmen auf sich vereinen. Die Konservativen von der Volkspartei PP verbesserten sich mit 34% der Stimmen um 9 Sitze im Vergleich zu 2019 und stellen 22 Abgeordnete im EU-Parlament. Die Sozialdemokraten verlieren leicht, sind aber trotzdem mit 20 Abgeordneten dabei. Der Hammer ist, dass die Rechtsradikalen von Vox ordentlich zugelegt haben. Noch eine rechte Abspalterpartei, die heißt Das Fest ist vorbei. Die haben 3 Sitze. Und die Somar-Chefin Yolanda Diaz trat zurück, nachdem ihr Bündnis Somar praktisch Millionen Stimmen eingebüßt hat. Zur Europawahl ist Folgendes zu sagen. Die verbreitete Oppositionsstimmung in der Bevölkerung stärkt auch in Deutschland vorläufig in erster Linie die politische Rechte. Das ist die schlechte Nachricht. Die Unionsparteien, die bei der Bundestagswahl 2021 ein historisch schlechtes Ergebnis von 24,1% eingefahren hatten, haben bei der Europawahl in Deutschland am stärksten von der Unzufriedenheit mit den Ampelparteien profitiert. CDU und CSU konnten laut ersten Prognosen und Hochrechnungen vom Sonntagabend die Ergebnisse von 2019 leicht verbessern und kommen zusammen voraussichtlich auf 29,5-30%. Mit deutlichem Abstand zweitstärkste Partei wurde die AfD, die laut Prognosen auf rund 16,5% kommt, nachdem die Partei nach einem Höhenflug in den Umfragen um die Jahreswende in den vergangenen Monaten stetig an Zustimmung verloren hatte, zeigten sich Vertreter der Rechtsaußenpartei am Sonntag zufrieden mit dem Plus von über 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Ergebnis von 2019. Ein Desaster war der Wahltag für die Ampelparteien. Nur die FDP konnte etwas überraschend ihr 5%-Ergebnis von 2019 halten, nachdem sie in Umfragen lange unter 5% gelegen hatte. Verglichen mit der Bundestagswahl hat die FDP allerdings 6 Prozentpunkte verloren. Die SPD erzielte mit voraussichtlich rund 14% ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl überhaupt. Regelrecht abgestürzt sind die Grünen, die nur noch auf rund 12,5% der Stimmen kommen. Ein Rückgang von rund 8 Prozentpunkten gegenüber 2019. Für die Grünen ist dieser Einbruch auch deshalb bedenklich, weil sich hier eine grundsätzliche Trendwende bei der Wählerpräferenz abzuzeichnen scheint. Die Partei, die in den vergangenen Jahrzehnten von Erfolg zu Erfolg geeilt war, ist laut Umfragen vom Frühjahr inzwischen die unbeliebteste Bundestagspartei. Gleichzeitig wird ihr Einfluss in der Bundesregierung als besonders hoch eingeschätzt. Die Ablehnung der Ampel ist also vor allem auch eine Ablehnung der Grünen. Am Sonntag sind die Grünen offenbar auch bei Erstwählern, von denen 2019 noch rund ein Drittel Grüne gewählt hatten, eingebrochen. Nur noch rund jeder zehnte 16- bis 24-jährige Wähler hat am Sonntag sein Kreuzchen bei den Grünen gemacht. Das ist nicht der Anspruch, mit dem wir in die Wahl gegangen sind, und wir werden das gemeinsam aufarbeiten, sagte die Co-Parteichefin Ricarda Lang am Sonntagabend in der ARD. Für die Linkspartei ist die Europawahl ein vollständiges Fiasko. Sie hat ihr Ergebnis von 2019, das damals als überraschend schlecht gewertet worden war, noch einmal halbiert. Nach aktuellen Hochrechnungen kommt die Partei nur noch auf 2,7%. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, das in der Fläche über keinerlei Strukturen und keinen hauptamtlichen Apparat verfügt, kam im Osten aus dem Stand auf über 13% der Stimmen und ist damit dort drittstärkste Kraft. Wir haben heute hier Parteigeschichte geschrieben, sagte Generalsekretär Christian Leier am Abend. Die Vorstandsvorsitzende zeigte sich mit den voraussichtlich knapp 6% der Stimmen im bundesweiten Schnitt sehr zufrieden. Das ist ein großes Potenzial, sagte Sahra Wagenknecht in der ARD. Sie wolle dies nun bei den folgenden Wahlen weiter ausbauen. Sie gab zu bedenken, dass sich potenzielle BSW-Wähler im Vergleich am wenigsten für die Europawahl interessiert hätten. Auch deshalb sei das Ergebnis grandios. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag laut Hochrechnung bei 64-65%. No només a Contrabanda FM, sinó també a Niemands Land. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Thema Nahostkrieg. Gaza-Krieg. Israels Armee richtet erneut ein Blutbad im Flüchtlingslager Nuseirat an. Demonstrationen für Waffenruhe reißen nicht ab. Israel feiert die Rückkehr von 4 Geiseln aus dem Gazastreifen, die am Sonnabend bei einer Kommandoaktion im Flüchtlingslager Nuseirat befreit wurden. Eine Frau und 3 Männer. Noor Agamani, 26 Jahre alt, Almog Meir Jan, 21, Andrei Koslov, 27 und der 40-jährige Shlomi Ziv. Auf palästinensischer Seite wurden bei dem Angriff nach Stand vom Sonntagmittag 226 Menschen, mehrheitlich Kinder, Jugendliche, Frauen und alte Menschen, getötet. Mehr als 400 weitere wurden verletzt. Vielleicht macht es Sie nachdenklich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen diese Namen hier alle nicht aufzählen können. Das Al-Aqsa-Krankenhaus in Zentralgaza ist durch die neu eingelieferten, von denen viele schwere, teilweise lebensbedrohliche Verletzungen haben, extrem überlastet. Ärzte beschreiben ein Blutbad und Bilder wie in einem Schlachthaus. Auch 3 weitere Geiseln seien bei der Befreiungsaktion ums Leben gekommen, gaben die Al-Qassam-Brigaden der Hamas am Sonntag auf Telegram an. Der Außenpolitikchef der EU, Josep Borrell, äußerte zugleich mit der Forderung nach Freilassung aller verbleibenden Geiseln auch sein Entsetzen über ein weiteres Massaker an Zivilisten. Die Zahl der seit Beginn der israelischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung des Gazastreifens Anfang Oktober 2023 Getöteten lag nach Angaben der palästinensischen Behörden am Sonntag erstmals über 37.000. In vielen Städten Israels gab es trotz der Freude über die Befreiung der 4 Geiseln auch an diesem Wochenende Demonstrationen und Kundgebungen für die rasche Vereinbarung eines umfassenden Gefangenenaustauschs einschließlich eines Waffenstillstands. Die Proteste richten sich auch gegen den kompromisslosen Kriegskurs von Premierminister Benjamin Netanyahu, der um jeden Preis einen totalen Sieg und die Vernichtung der Hamas anstrebt. Die Angehörigen und Freunde der noch in Gaza gefangen gehaltenen und alle mit ihnen Bangenden und Hoffenden wissen, dass das Risiko für die übrigen Geiseln durch den Gewaltstreich von Sonnabend gestiegen und die Chance auf die Aushandlung eines zweiten Gefangenenaustauschs geringer geworden ist. Nach offiziellen israelischen Angaben wurden bei den Angriffen bewaffneter Palästinenser am 7. Oktober vorigen Jahres 251 Menschen gefangen genommen und in den Gazastreifen verschleppt. 105 von ihnen, ausschließlich Zivilpersonen, überwiegend Frauen, jugendliche Kinder und alte Leute, kamen im November durch einen Gefangenenaustausch frei, der mit einer mehrtägigen Waffenruhe verbunden war. 4 andere hatten schon vorher nach Israel zurückkehren dürfen. 7 Geiseln wurden durch Kommandoaktionen befreit, 3 anderen trotz einer mitgeführten weißen Fahne versehentlich von israelischen Soldaten erschossen. Außerdem entdeckten israelische Truppen im Gazastreifen 14 Leichen von Entführten. Insgesamt sind nach israelischen Erkenntnissen mindestens 41 Geiseln inzwischen tot. Allgemein war erwartet worden, dass Benjamin Gantz, Chef der stärksten israelischen Oppositionspartei Nationaler Einheit, am Sonnabend seinen Rückzug aus dem dreiköpfigen Kriegskabinett bekannt geben würde. An diesem Tag lief ein Ultimatum ab, das Gantz dem Regierungschef im Mai gestellt hatte. Netanyahu solle, wie offiziell auch die US-Regierung fordert, endlich seinen Nachkriegsplan für den Gazastreifen offenlegen. Nach dem Bekanntwerden der Befreiungsaktion sagte Gantz jedoch eine angekündigte Pressekonferenz ab. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנס לנד בברכת שלום מירושלים. Kommen wir noch einmal zum Thema Spaniens Linke nach der Europawahl. Yolanda Díaz ist nicht länger Chefin des Bündnisses Sumar. Spaniens Premier Pedro Sánchez fürchtet eine Schwächung seiner linken Partnerin. Die Europawahlen haben in Spaniens Linke ein Opfer gefordert. Die Chefin des linksalternativen Parteibündnisses Sumieren, Yolanda Díaz, ist von allen Parteiämtern zurückgetreten. Die Bürger haben gesprochen und ich ziehe daraus die Konsequenzen, erklärte sie am Montagnachmittag nach dem schlechten Abschneiden von Sumar. Díaz bleibt Arbeitsministerin in der Linkskoalition unter Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE. Sumar löste nach den Parlamentswahlen im vergangenen Juli Podemos, wir können, als Koalitionspartner der Sozialisten ab. Podemos war Teil von Sumar, zog sich aber dann aus dem Bündnis zurück und ging mit seinen Abgeordneten in die Gruppe der Fraktionslosen. Bei den Europawahlen waren sowohl Sumar als auch Podemos angetreten und warben um ähnliche Wählerschaft. Sumar erzielte 4,6% und 3 Sitze, Podemos 3,3% und 2 Sitze. Im vergangenen Jahr, bei den Parlamentswahlen, kam Sumar noch auf 12,3% der Stimmen. Bei mehreren darauffolgenden Regionalwahlen schnitt Sumar immer schlechter ab. Mit ihrem Rücktritt wolle sie den Weg für eine Debatte über die Zukunft des Projektes freimachen, so Yolanda Díaz. Noch in der Wahlnacht war interne Kritik gegen Díaz laut geworden. Die postkommunistische Vereinigte Linke EU hatte einen Vertreter auf Platz 4 der Liste. Dieser zog nicht in das Straßburger Parlament ein. Izquierda Unida EU ist damit erstmals nicht im Europaparlament vertreten. Das gleiche Schicksal ereilte die Kandidatin von Más Madrid auf Platz 5. Más Madrid, mehr Madrid, ist ebenfalls eine regionale politische Kraft links, die in der Hauptstadtregion zweitstärkste Partei und damit führende Oppositionskraft ist. Die Sprecherin von Más Madrid, Manuela Bergerot, kritisierte die Führung unter Díaz. Diese habe die strategischen Entscheidungen der Kampagne ohne Berücksichtigung der Gebietsorganisationen getroffen. In den nächsten Wochen wird sich außerdem zeigen, ob sich Sumar und Podemos nach dem Debakel in Europa erneut annähern. Die Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez beobachten besorgt, was links von ihnen geschieht. Was die PSOE will, ist eine starke und geeinte Linke. Wir wollen sie ermutigen, klar und direkt auf die Herausforderungen zu blicken, die vor uns liegen, betonte Parteisprecherin Esther Peña. Im vergangenen Mai verloren die Sozialisten mehrere Regionalregierungen und Stadtverwaltungen, weil damals die Listen links der PSOE, meist unter Führung von Podemos, starke Verluste hinnehmen mussten. Sumar war der Versuch, das linksalternative Spektrum neu zu strukturieren. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 10. bis 24. Juni 2024 im Niemandsland. Thema Fun City. Behörden und politisch Verantwortliche erklären sich einig darüber, dass der Tourismusstrom nach Barcelona eingeschränkt werden müsse. Angesichts sich ständig übertreffender Rekordzahlen. 2023 waren es 15,6 Millionen Touristen, die Barcelona besuchten. Für das laufende Jahr 2024 erwartet man eine weitere Steigerung dieser Zahl. Welches ist das schwerwiegendste Problem, das die Stadt Barcelona im Moment hat? Diese Frage wird den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt alle 6 Monate vom Rathaus für das sogenannte Barómetro Municipal, das Municipale Barometer, eine Umfrage gestellt. Im Dezember war das von den Befragten genannte Hauptproblem die Kriminalität, gefolgt vom Wohnraumproblem, dem Schmutz und dem Tourismus. Die von Massentourismus hervorgerufenen Verwüstungen erscheinen in jedem neuen Municipalbarometer wieder und wieder. Im Juni 2017 wurde der Tourismus als das Problem Nummer 1 der Stadt genannt. Daraufhin brach das aus, was die Hotelindustrie damals Tourismophobia genannt hat, also Tourismusphobie. Und das bereits, ehe 2 Jahre später die Rekordzahl von 17,4 Millionen Touristen erreicht war. Ja, Sie hören richtig, 17,4 Millionen. Die Pandemiejahre verschafften der Stadt und ihren Bewohnern eine kurze Atempause. Doch kurz danach kam der Tourismusstrom mit doppelter, nein, dreifacher Kraft zurück. Heute nun, im Gegensatz zu allen anderen Jahren, wenn das Problem thematisiert wurde, haben die politisch Verantwortlichen ihren Diskurs geändert und erkennen das Problem zumindest verbal an. Ja, Barcelona habe eine Obergrenze erreicht und könne sich keine weitere Steigerung der Touristenzahlen leisten, klingt es jetzt immerhin aus Rathaus und Landesregierung. Die Frage, die sich nun stellt, ist die nach dem Wie. Wie kann der Tourismus beschränkt werden? Wie kontrolliert man jetzt die Massen? Niemand wagt es jedoch, offen von Beschränkungen, Kürzungen oder gar Verboten zu sprechen, um der zügellosen Invasion Einhalt zu gebieten. Der zweite Bürgermeister, Teniente de Alcalde für Ökonomie, Finanzen, Promotion und Tourismus, Jordi Valls, setzt auf eine Kontrolle der Tourismuszahlen. Er sagt, Barcelona ist ein Erfolgsmodell, eine Stadt mit Erfolg, zum Teil dank des Tourismus. Wie Kalifornien und Teile Europas ist die Debatte darüber eröffnet, inwieweit diese Aktivität die Persönlichkeit der Stadt beeinträchtigt. Wir haben vor Jahren schon den Plan Especial Urbanístico de Equipamentos Turísticos, PUAT, entwickelt, mit dem das Rathaus die Angebote der Hotels und Übernachtungsplattformen überwacht und zu regulieren versucht. Naja, er hat zumindest verbal auf den Punkt gebracht. Doch muss Valls eingestehen, dass dieser Plan und seine Druckmittel unzureichend sind. Jetzt geht es um die Kreuzfahrtschiffe und ihre Massen, die sie in die Stadt schleusen. Allein 2023 spuckten diese schwimmenden Kleinstädte 3,568 Millionen Kreuzfahrttouristen am Hafen in die Stadt aus, deren Strom sich die Ramblas hinauf in die Innenstadt ergießt. Der Tourismus mache 14,5% des Bruttoinlandsproduktes der Stadt aus. Man wolle, so Valls, jetzt die Industrie diversifizieren, um den Sektor zu entlasten. Solch ein Blablabla hören die Einwohner der Stadt nun schon seit Jahren. Dabei werden gleichzeitig immer neue Events und Kongresse in die Stadt geholt. Jetzt etwa die Copa America, ein Großereignis der Reichen und ihrer Yachten. Letzten Endes geht es, wohin man auch schaut, stets um das Gleiche. Das schnelle Geld aus den Touristenmassen bei gleichzeitiger Verwahrlosung der sozialen Parameter, Vertreibung der Einwohner und Verkümmerung der ökonomischen und kulturellen Vielfalt. Der Tourismusexperte und Professor der Universität von Girona, José Antonio Donaire, erklärt klipp und klar, dass mittlerweile ein Konsens darüber besteht, dass Barcelona an der Schwelle seiner Möglichkeiten angelangt ist, um den Tourismuszustrom weiter verkraften zu können. Das Übernachtungsangebot hat seine Obergrenze erreicht und die Kreuzfahrtindustrie hat hier einen Ausweg geschaffen. Auch gibt es einen Tourismus, der am Tag Barcelona besucht und des Abends in die umliegenden Gebiete abreist. Diese beiden Ausweichmöglichkeiten, also Kreuzfahrtschiffe, schwimmende Kleinstädte, Kreuzfahrtschiffe und das Umland, gefährden allerdings jegliche Maßnahmen zur Einschränkung, hebt Donaire hervor. Deshalb habe das Rathaus ein großes Interesse, die Kreuzfahrtschiffe einzuschränken, denn die Begrenzung der Übernachtungswohnungen außerhalb des Stadtgebiets unterliege den Kompetenzen der jeweiligen Rathäuser. Und auf die habe Barcelona als Stadt keinen Einfluss. José Clos, Präsident von Turisme de Barcelona y del Gremio de Hoteles des Hotel- und Tourismusverbandes, äußert: Im vergangenen Sommer haben wir eine Auslastung bei den Übernachtungen von 89% gehabt. Unser Ziel ist es, nicht über 90% zu kommen und dass die Preise steigen. Dank der jüngsten Großevents und Konzerte sei der Zimmerpreis von 160 Euro auf 170,18 Euro gestiegen. Nun, wer es glaubt, wird selig. Seit Jahren drückt der Hotelverband darauf, neue Hotels bauen zu können. Und die Auslastung von 90%, haha, warum nicht 99,9%? Besonders die Regatta Copa del America sorgt bei den Anwohnern der Via Olimpica zum Beispiel für Unruhe. Denn jetzt schon seien die Zuströme an Touristen zu spüren, erklärt Jordi Giraud, der ist Präsident des Anwohnervereins Asociación de Vecinos de la Via Olimpica. Wir machen uns große Sorgen über die Massen, die im Juli und August kommen werden, denn es ist jetzt bereits alles überlaufen. Eine Gruppe von Anwohnern protestiert bereits öffentlich gegen das Yachtenregatta-Großereignis. Daniel Pardo von der Bürgerinitiative Plataforma No a la Copa de America behauptet, dass die Regatta bereits jetzt die Immobilienpreise hochdrückt und verheerende Folgen für die Umwelt haben werde. Es werden bereits Wohnungen für 4.000 Euro Miete angeboten, damit die Touristen sich hier einnisten können, so Pardo. Und unsere Strände werden wir im Sommer vergessen können. Sie werden von den Copa de America-Massen in Beschlag genommen werden. Die Proteste gegen den Massen-Event-Tourismus sind zurück. Am Sonntag, dem 19. Mai, gab es eine Protestkundgebung gegen die Modenschau der Firma Louis Vuitton im Park Güell. Am Freitag organisierte die Gruppe Aran und Andavan eine Aktion, bei der sich zwei Aktivisten von der Hotelfassade des Hotels Antigua Casa Buenavista abseilten und ein Transparent entfalteten, auf dem stand: Wir leben nicht vom Tourismus, der Tourismus lebt von uns. No vivimos del turismo, el turismo vive de nosotros. Ach, ich liebe den Sommer. Sommer, verano, verano, verano, verano, estío, estío, estío, summer, summer, summer, Sommer, Sommer. Sommer, Sommer, Sommer, ist still, ist still, ist still. Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland. Niemandsland. Und am vergangenen Sonntag, dem 19., waren über 3000 Leute auf der Ramblas unterwegs, um gegen den Tourismus zu protestieren und eine für Menschen und Anwohner bewohnbare Stadt zu schaffen. Barcelona, Sozialstadt. Das Erbe von Ada Colau, die 10 Jahre die Geschicke der Stadt mitprägte, indem ihr Rathaus sich um soziale Belange kümmerte, scheint jetzt langsam verplempert zu werden. Hatten die Independentista Generalitat sich noch nie um arme Obdachlose und das Prekariat der Stadt gekümmert, so war es Colaus Sozialpolitik, die hier abmilderte. Nun unter Jaume Colboni, der mit Hilfe der Comuns und Duldung der PP regiert, beginnt sich die Lage wieder zu verschärfen. Zum Beispiel beklagte der Ombudsmann Síndic de Greus von Barcelona, dass man die Wohnsitzregelung für Obdachlose wieder beschränke. Auch soll es ab 1. Juni für soziale Einrichtungen nicht mehr möglich sein, Obdachlosen die Adresse der Institution als Wohnsitzadresse zu gewähren. Und noch eine schlechte Nachricht für die Verstoßenen und Vertriebenen. Eine Frist von 6 Monaten wird eingeführt, für den Aufenthalt in staatlich oder munizipal subventionierten Pensionen und Herbergen, in denen zwangsgeräumte und wohnungslose Personen untergebracht sind. Nach 6 Monaten muss man dann raus. Barcelona war in dieser Hinsicht jahrzehntelang eine relativ soziale Stadt. In den letzten Jahren waren immerhin 47.000 Menschen ohne Obdach als wohnhaft registriert. Eine Maßnahme, die ein Minimum an sozialem Kontakt dieser Menschen zu ihrem Ort bedeutete. Städte wie L'Hospitalet, Cornea, Badalona, Mataró oder Santa Coloma de Gramenet wenden die barcelonische Sozialmaßnahme der Wohnsitzregelung für Obdachlose nicht an, sodass von dort ständig neue Bedürftige in die katalanische Hauptstadt kommen. Collbonis neue Regelung wird mit einem Schlag 1.700 Wohnungslose aus den Melderegistern der Stadt streichen. Man wolle, so das Rathaus, lediglich die Bürokratie entlasten und die Ausnahmeregelungen neu gestalten. Doch soziale Einrichtungen befürchten, dass ohne Meldepapiere keine Ansprüche auf Sozialleistungen bestehen werden. Auch die Arztbesuche werden so verhindert. Alles deutet auf eine Säuberungsaktion hin, wo der Parc Güell für Modeschauen umfunktioniert wird, wo Protestierer mit Knüppeleinsätzen der Polizei vertrieben werden und in einer Stadt, wo die Protzregatta Copa del America und eine Formel-1-Ausstellung am Paseo de Gracia ins Haus stehen. Eine saubere Stadt mit glücklichen Menschen und super tollen Events für das globale Fun City World Publikum. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Beckham zum Beispiel, Botschafter der Uhren, warb am Paseo de Gracia letzte Woche für eine Uhrenmarke und ließ dann ebenfalls Teile des öffentlichen Raumes absperren, um irgendwelchen kreischenden Fans zuzuwinken. Fun City Barcelona. Barça Feminin. Die Frauenmannschaft des FC Barcelona gewann am Samstag, den 25. Mai, das Endspiel der Champions League gegen die Damen von Olympique Lyon mit 2:0. Die Fußballerinnen von Weltklassefrau Aitana Bonmatí erzielten ihre Tore in der 63. Minute durch Aitana selbst und Alexia in der 95. Minute. Am Tag darauf gab es einen Riesenempfang auf der Plaza San Jaume mit den strahlenden Siegerinnen und dem Dickmops von Präsidenten Laporta, der gerade vor ein paar Tagen den Trainer der Herrenmannschaft Xavi Hernandez rausgeekelt hatte. Lange Gesichter bei den Männern, die titellos geblieben sind. Frauenfußball interessiere doch niemanden, hieß es vor Jahren. Rekordzahl beim Publikum ist die Antwort im Endspiel in Bilbao gewesen. Frauenendspiel wohlgemerkt. 50.827 zahlende Zuschauerinnen. 35.000 Coulé-Frauen reisten nach Bilbao. Es war die Apotheose, titulierte El Periódico am Tag darauf. Im Festwagen zur Musik von Neil Diamond, Sweet Caroline, ging es zum Rathaus. Jubel all überall. Barcelona, Stinkestadt. Die Stadt Barcelona wird ihren Bezirksrathäusern in Zukunft eine Norm in die Hände geben, mit denen Geruchsbelästigungen sanktioniert werden können. Die sogenannte Contaminación Odorífera. Seit Jahren häufen sich die Beschwerden von Anwohnern über unerträgliche Geruchsbelästigungen beim Ombudsmann Síndic de Greus de Catalunya sowie verschiedenen Rathäusern. Im Gegensatz zur Luftverschmutzung und Lärmbelästigung existiert bei Gestank allerdings keine Werteskala mit Obergrenzen. 120 Beschwerden, 80 Einsätze gab es in den letzten 5 Jahren, wie der Síndic mitteilt. Beim Rathaus gingen in derselben Zeit 717 Beschwerden über unerträglichen Gestank ein. Mit der neuen Norm soll eine Gesetzeslücke geschlossen werden. 750 Euro Strafgeld soll es bei leichter, 1500 bei mittlerer und 3000 Euro bei schwerer Geruchsbelästigung geben. Bei Gewerbebetrieben als Verursacher des Gestanks soll es sogar die Möglichkeit einer Geschäftsschließung geben. Als Hauptverursacher gelten zu 38% Industriebetriebe, zu 37% Gaststätten und Restaurants. Die Norm zur Sanktionierung von Gestanksbelästigung wäre neuartig. Sowohl in Spanien als auch in Europa. Die Frage dürfte aber sein, wie eine Gestanksskala offiziell erstellt bzw. gemessen werden sollte. Und was geschieht mit dem Gestank aus den Gullis und Abwässerkanälen in der Altstadt? Wer einmal im Restaurant Nagashita neben dem Hotel Rec gesessen hat, weiß, wovon ich rede. Es riecht da manchmal, als hätte jemand 5 Stinkbomben geworfen. Oder an gewissen Stellen des Paseo San Juan. Im Barrio Remei von Barcelona leben die Anwohner seit Jahren mit dem Gestank der Firma Tenneco, einem Bremstechnik-Zubehörbetrieb. Wir können kein Fenster öffnen, der Gestank ist unerträglich, schildern Silvia Jordan und ihr Mann Manuel Chabadera die Situation. Sie tragen Atemschutzmasken beim Hinausgehen auf die Straße. Die Luft ist außer dem Gestank auch voller Rußpartikeln. Barcelona, Elektroroller-Flitzparadies. Das Gesetz zur Benutzung eines VPL, genannten Kleintransportmittels, Vehículos Personales Ligeros, leichte Personenfahrzeuge, ist auf den Weg gebracht. Die Regierung beschloss am vergangenen Dienstag, dem 28. Mai, dass die Elektroroller in naher Zukunft sowohl mit einer Fahrzeugkennzeichnung als auch mit einer Haftpflichtversicherung ausgestattet sein müssen. Mit Motor ausgestattete Fahrzeuge dieser Kategorie, wenn sie 25 Kilo überschreiten, dürfen nicht schneller als 14 Kilometer pro Stunde fahren. Solche unter 25 Kilo Gewicht dürfen bis zu 25 Kilometer pro Stunde maximal schnell fahren. Nun sind noch mehrere Hürden zu nehmen, wie zum Beispiel die Gesetzesvorlage hierzu, die durch den Ministerrat gehen wird. Doch der Weg ist gebahnt. Katalanisches Labyrinth. Um die politische Lage in Spanien um noch einen weiteren Grad zu verkomplizieren, hat die oppositionelle rechte PP unter Arturo Núñez Feijóo den Rechtsseparatisten von Puigdemonts Junts-Partei einen seltsamen Deal angeboten oder angedeutet. Bei einem Misstrauensantrag im spanischen Parlament sollte Junts gegen die Sánchez-Regierung stimmen. Das war selbst Leuten aus Feijóos eigener Partei zu viel. Soweit wolle man nun doch nicht gehen beim Versuch, den von ihnen gehassten Pedro Sánchez zu stürzen. Reine Heuchelei und Betrug, erklärte die regierende PSOE sogleich, und die rechtsradikale Vox-Partei erinnerte ihren Partner von der PP daran, dass die Independentistas unvereinbar mit ihnen seien. Auch in der katalanischen Regionalregierung herrscht Unklarheit über eine neue Regierung. Am 11. Juni beginnt offiziell die neue Legislaturperiode, doch immer noch gibt es keine klaren Aussagen der Parteien zu einem Regierungsbündnis. Möglich und naheliegend wäre ein Linksbündnis von PSC, ERC und En Comú. Doch der Separatismus ist immer noch der vergiftete Keil, der das Land zum Teil unregierbar macht. Gerade vor ein paar Tagen haben die katalanistischen Parteien, die Separatistenparteien, einen katalanistischen Parlamentspräsidenten gewählt. Barcelona, Massenansturm 2. Bürgermeister Jaume Collboni erklärte vergangene Woche gegenüber El País, dass sein Rathaus vorhabe, die Zahl der Kreuzfahrtterminals im Hafen der Stadt zu begrenzen. Schön gesagt. Collboni kündigte an, dass man mit der Hafenverwaltung über einen neuen Vertrag zum Thema verhandeln werde. In Zukunft können wir den einen oder anderen Terminal abschaffen, so der Bürgermeister. Für die Hafendirektion scheint das allerdings anders auszusehen. Im Moment gilt noch der Vertrag von 2018, erklärte ein Sprecher des Hafens. 2018 war der Vertrag von Ada Colau mit dem Hafen geschlossen worden. Dabei befindet sich ausgerechnet ein neuer Terminal gerade im Bau. Er soll 2025 fertig sein. Und ein weiterer Terminal soll 2027 in Betrieb gehen. 2018 erhielt Barcelona 2,6 Millionen Kreuzfahrttouristen. Barcelona en Comú wollte damals schon eine Obergrenze festlegen. Colau und die Hafendirektion vereinbarten damals, die Ozeanriesen aus dem unmittelbaren Hafenraum fernzuhalten und insgesamt 7 Landestellen für Kreuzfahrtschiffe, also Terminals, außerhalb des Hafens zu bauen. Drei werden von Creuers de Barcelona verwaltet, einer von Costa Cruceros, der fünfte von Carnival Cruceros. Dann baut die Firma MSC einen sechsten und der siebte Terminal, gerade im Bau, ist der Firma Royal Caribbean zugesprochen worden. 2023 haben wir 1 Million Kreuzfahrttouristen mehr als 2018 bekommen. Das bedeutet eine Steigerung von 8% pro Jahr bis heute, so Colboni. Es muss jetzt Schluss sein, es reicht nicht, die Terminals zu verlegen. Die Zahl der Touristen muss begrenzt werden. Man schließe sich hier den Forderungen von Amsterdam und Venedig an. Doch gibt es noch nicht einmal einen Termin für neue Verhandlungen zwischen Rathaus und Hafenverwaltung, wie die Teniente de Alcalde, Laia Bonet, erklärte. Eine der ersten Städte, die Einschränkungen für Kreuzfahrttouristen einführte, war 2018 Dubrovnik. Palma de Mallorca erlaubt nur 3 Kreuzschiffe an einem gleichen Tag. Monterey, USA, hat direkt die Zahl 1000 pro Tag festgelegt. Frau Janet Sanz von Barcelona en Comú, vor kurzem noch in der Rathausverwaltung, traut den Worten Jaume Colbonis nicht. Sarkastisch erklärt sie, nun will Colboni also die Zahl der Kreuzfahrttouristen einschränken. Hört, hört. Dabei hat seine Partei noch vor kurzem gegen unseren Vorschlag zum Thema gestimmt. Außerdem, als wir gemeinsam regierten, hat die PSC Colbonis jeden Vorschlag zum Thema stets abgelehnt. Warum sollen wir ihm jetzt trauen? FC Barça, mehr als ein Club. Xavi raus, Hansi rein. Xavi Hernandez, Ex-Trainer des FC Barça, hat den Verein vorzeitig verlassen. Kein Festakt, keine Tränen, nur sarkastische Kommentare des Präsidenten eines der am meisten verschuldeten Fußballvereine der Welt. Man spricht auf dem Podcast-Kanal des Präsidenten von einem Marsch durch die Wüste seit 2021. Keine Meisterschaften, keine Champions, keine Copa del Rey. Alles verschleierte Vorwürfe gegen Trainer Xavi Hernandez, den Jungen aus dem eigenen Verein, dem Ausnahmefußballer, aber Trainer ohne Erfolge. Laporta, der Präsident, steht für Schiedsrichterkäufe, trotz Beweisen wird die Affäre immer noch so gut wie totgeschwiegen, Veruntreuung und schlampige Buchführung, seltsame Spielerkäufe etc. Hansi Flick soll das nun ändern. Lewandowski hat offenbar eine Art Clique in der Mannschaft, die seit längerem gegen Xavi und dann für den Kauf von Hansi arbeitete. Was sonst noch an Intrigen und trüben Vorgängen hinter den Kulissen abgelaufen ist, werden wir vielleicht in 30 Jahren erfahren. Währenddessen sonnt sich Erzfeind Real Madrid im Glanz der Meisterschaft und des 15. Europapokals bzw. Champions League-Titels. Barca-Fans sind grün vor Neid. Allein die Barca-Frauen bringen Licht ins Barca-Dunkel. Meisterschaft und Champions-League-Sieg. Visca la Barça, no el Barça. Niemandsland Kino. Ich möchte einen Film empfehlen, der heißt Das leere Grab. Und er beschäftigt sich mit einem dieser Themen, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Menschheit immer weiter beschäftigen müssen. Es geht um das koloniale Erbe, es geht um einen Kolonialkrieg und um einen Genozid. Longo angue. Mlongo wangu we, sina mwenza angu we. Hapa wewe wabadala la wawa wa mundu tu, lakini chibwanga chiri uko mbwanu, kwa wamene hawa. Es ist ein Film von Frau Agnes Lisa Wegner und Tsetse Mlai. Eine deutsch-tansanische Koproduktion von 2024. Der Film ist 97 Minuten lang und die Sprachen sind in der Originalfassung Swahili, Deutsch und Englisch, teilweise mit deutschen Untertiteln. Zum Inhalt. Bis heute lagern Zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien in deutschen Museen. Bis heute ist unklar, wie sie identifiziert und zurückgeführt werden können. Das leere Grab folgt zwei Familien auf ihrer mühseligen Suche nach ihren Vorfahren. Im Süden Tansanias begibt sich der junge Anwalt John Mbano mit seiner Frau Cecilia auf die Spuren seines Urgroßvaters, der vor über 100 Jahren von der deutschen Kolonialarmee hingerichtet wurde. Der Schädel seines Ahnen wurde damals zu rassistischen Forschungszwecken nach Deutschland gebracht. Die Familie wird bis heute von diesem Schmerz heimgesucht. Ähnlich geht es Felix und Ernest Kaya. Im Norden Tansanias kämpfen sie um die Rückführung der Gebeine ihres Vorfahren und begeben sich dafür in die Metropole Dar es Salaam. Beide Familien ringen mit dem Dickicht deutscher und tansanischer Bürokratie, erhalten aber auch Unterstützung von Aktivisten wie Mnyaka Sururu Mboro und Konradin Kunze, die in Deutschland Sichtbarkeit für das Thema schaffen. Nini maana vita maji maji? Vita za maji maji ni pambano kati ya wa Tanganyika na Shikanda Kusini dhidi ya Mjerumani. Mit Hilfe dieser deutschen Aktivisten werden die Mbanos schließlich im Auswärtigen Amt in Berlin empfangen und dann kommt sogar Bundespräsident Steinmeier in ihre Heimatstadt, um sich für das zugefügte Leid zu entschuldigen. Das Grab jedoch ist immer noch leer. In ihrem Film erzählt das deutsch-tansanische Regieduo Agnes Lisa Wegner und Tsetse Mlai von den Spuren und Traumata, die die einstige deutsche Kolonialherrschaft in tansanischen Familien und Communities bis heute hinterlassen hat und von der Stärke und Selbstermächtigung der Hinterbliebenen, die sich hartnäckig für eine vollständige Aufklärung einsetzen. Kwamba, wanini? Hatukuwa na uwezo au kwa sababu sisi tuna ngozi nyeusi. I am talking about my history, but this history has been kept here. Das leere Grab wirft Licht auf ein auch filmisch bisher kaum beleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte und liefert damit einen wichtigen Beitrag zu der längst überfälligen Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen. Der Film lief übrigens in der Doku-Sparte in der letzten Berlinale von Berlin. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Ich danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bitte bleiben Sie an den Apparaten. Es geht gleich weiter hier auf Kontrabande 91.4 FM mit weiteren spannenden Sendungen. Tschüss, Agur. Eine schöne Woche und einen schönen Sommeranfang wünscht Ihr Detlef Eskarts. Tschüss. Tunachojua sisi ni kwamba hata Wajerumani hawatakuwa salama kwa sababu nao walifanya hiki kitendo kwetu huko hawatakuwa salama kwa hiyo damu. Wir sprechen von etwa 10.000 Schäden. Namna ya kufika Ujerumani pia hiyo kwetu ilikuwa ni ngumu. Asante. Mungu atafungua milango. Wala tutakoma popote. Nafikiri kuna kitu kikubwa kinaweza kikatokea. Ach, ich liebe den Sommer. Verano, Sommer, Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland.